Von Günter Kunert, Briefwechsel. Es geht in diesem Stück um das Frühlingserwachen eines älteren Herrn, der sich eine fiktive Nichte erschaffen hat, um mit ihrer Hilfe zarte Kontakte zur Briefträgerin knüpfen zu können. Am Ende eines immer verzwickter werdenden Briefwechsels tauchen allerdings Zweifel auf, ob nicht auch die Briefträgerin eine fiktive Person gewesen sein könnte. Wir senden jetzt das Stück unter der Regie von Hans Rosenhauer. Klingelingeling, tatü, tata, die Post ist da, die Post ist da. Am Anfang war nichts als die Post, noch öd und leer und ungetrost. Um Briefe bat sie Tag und Nacht, bis einer sich daran gemacht. Der erste Brief in Stein gehauen und unfrankiert, doch voll Vertrauen, dass ihn wer holt und ihn wer bringt, dass der Versuch ihm nicht misslingt, ihm nicht misslingelingeling, lingelingeling. Das Briefgeheimnis, Herr Lambsbach, das Briefgeheimnis. Ich darf den an Sie gerichteten Brief nicht öffnen. Aber auf meinen ausdrücklichen Wunsch. Ich bitte Sie sogar darum. Ich ermächtige Sie, notfalls schriftlich. Herr Lambsbach, also wäre das nicht ein Einschreiben? Ich hätte gar nicht bei Ihnen geklingelt. Was wäre dann gewesen? Na ja, öffnen kann ich ihn ja selber. Nur lesen nicht, darum geht es doch. Ich habe meine Brille verlegt und finde sie nicht wieder. Ja, ich weiß. Das können Sie natürlich nicht verstehen in Ihrem Alter. Die Bürde der Jahre schwächt das Auge, wie wir Herrn Meister sagen. Herr Lambsbach, ich bin im Dienst und muss weiter. Wenn mich jeder Postkunde so lange aufhielte, wann käme ich da wohl nach Hause? Wo die lieben Kleinen nach Atzung schreien? Und der Gatte wütend vor leeren Tellern der Holden harrt? Hm? Ach, weder noch, Herr Lambsbach. So, so. Also, jetzt habe ich Ihren Brief geöffnet, nur damit ich weiterkomme. Bitte lesen Sie ihn mir vor. Den ganzen Brief? Herr Lambsbach. Es könnte doch sein, dass es sich um eine außerordentlich wichtige Mitteilung für mich handelt. Möglicherweise habe ich eine bedeutende Erbschaft gemacht und bin bereits Millionär, ohne es zu wissen. Oder ein alter Kriegskamerad avisiert mir seinen Besuch und ist schon unterwegs und erwartet einen herzlichen Empfang. Lieber Onkel Waldemar. Ich höre. Waldemar. Sich über den Träger eines etwas ungewöhnlichen Namens lustig zu machen, ist ja Rassismus. Aus Ihrem Munde klingt mein Name wie Kameltreiber. Waldemar, weil es im Walde war, sagten wir immer zu einem in der Klasse, der auch so hieß. Diese Diffamierung gab es schon zu meiner Zeit. Wie habe ich darunter gelitten? Aber Leiden sind Lehren. Und Kinder sind grausam. Wie Erwachsene. Das ist das Resümee meines Lebens. Also, lieber Onkel Waldemar, deinen kurzen und wenig ausführlichen Brief habe ich mehrmals gelesen und ich kann dir nur erneut anraten, was ich dir in meinem vorigen Brief auch schon empfohlen habe. Unternimm eine Schiffsreise. Die Welt ist rund und... Eine Schiffsreise? Ganz recht. Eine Schiffsreise. Weiter. Ja, die Welt ist rund und dreht sich. Dabei lernt man Menschen kennen, knüpft Bekanntschaften und findet, wer weiß, vielleicht sogar etwas fürs Herz. Du musst endlich aus deiner Isolation heraus, bester Onkel. Du hockst bloß ständig in deiner Bude, wie wir junge Leute sagen. Siehst niemand, sprichst niemand und vegetierst vor dich hin wie ein Gummibaum, dessen Besitzer in Urlaub ist. Gummibäume pflegen in solchen Fällen einzugehen. Lass dich nicht länger derart treiben und rede nicht dauernd vom Schicksal. Jeder ist seines eigenen Schmied, oder wie das Sprichwort heißt. Ich weiß ja, dass es ältere Herren wie du nicht leicht haben. Sie stammen aus einer anderen Zeit und kommen sich selber vor wie Ausländer in einem ihnen fremden Land. Keiner spricht ihre Sprache, keiner kennt sie, keiner will was mit ihnen zu tun haben. Alleinsein ist scheußlich, das ist mal klar. Man spaziert durch seine Zimmer und sucht etwas, ohne es zu kennen und ohne es zu entdecken. Es ist das Leben, das man vermisst. Aber es liegt weder in der obersten Schreibtischschublade, noch hängt es im Kleiderschrank. Lieber Onkel Waldemar, auch wenn es in deinen Zeilen nur anklang, ich kann mir deine Gefühle vorstellen. Nun gib dir schon einen Ruck, packe Fortuna beim Schopf, mach endlich eine Schiffsreise, meinetwegen über alle sieben Meere und sei herzlich gegrüßt von deiner Nichte Hildegunde. Hey, Glückesschmied, es muss natürlich heißen Glückesschmied, nicht Schicksal. Das ist ein Irrtum gewesen. Von Hildegunde. Ja, hier bitte. Danke. Danke fürs Vorlesen. Ja, ich schaffe meine Runde schon noch. Machen Sie sich deswegen keine Gedanken. Auf Wiedersehen, Herr Lambsdorff. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Ganz bestimmt, meine Liebe. Die Post verbindet uns. Die Post verbindet Hinz und Kunz. Wir wüssten nichts von dir und mir. Die Post erhebt uns übers Tier. Wie stolz das klingt, ein Adressat. Viel Post, viel Ehr, viel Stadt. Ne Marke drauf und ab damit. Die Post kommt niemals aus dem Tritt. Aus dem Tritt, aus dem Tritt, aus dem Tritt. Wer ist draußen? Post für Sie, Herr Lambsdorff. Wieder ein Einschreiben von Ihrer Nichte. Ein misstrauisches Fräulein scheint das zu sein. Grüß Gott, tritt ein, bring Sonnenschein. Was für ein strahlender Morgen. Guten Morgen, Herr Lambsdorff. Kommen Sie schon. Oh, ich hab's eilig. Kommen Sie, kommen Sie. Wieso eigentlich misstrauisch? Ja, weil sie Ihnen Briefe noch per Einschreiben schickt. Ach ja, tatsächlich. Bitte hier. Das ist im Allgemeinen des Landes nicht der Brauch, wie Schiller sagt. Ich vermute, sie denkt, ich würde sonst so tun, als hätte ich den Brief nie erhalten. Ja, bitte unterschreiben Sie hier, Herr Lambsdorff. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen, Frau. Frau... Ich heiße Untat. Wie Untat, nur mit M wie Martha statt Nordpol. Jetzt dürfen Sie lachen. Ich habe nicht die Absicht. Im Gegenteil, ein wohlklingender, ein stolzer Name, wie aus der guten alten Zeit, wie aus der reichen Vergangenheit unseres Landes. Tat. Sehr symbolisch. Ach, Herr Lambsdorff. Die Tat, die... Aber ich will Sie nicht mit meinen philologischen Erwägungen langweilen. Was ich Ihnen nämlich sagen wollte... Also bloß nicht, dass Sie Ihre Brille noch immer nicht gefunden haben. Gefunden schon. Na, dann ist da alles in Ordnung. Hier bitte unterschreiben. Sie lag in der Küche, wissen Sie, am Herd. Herr Lambsdorff. Verstehen Sie doch, Frau Umtat. Sie lag am Herd. Nicht etwa auf dem Herd und darum auf einmal Knack und Knirsch und unter meinem Fuß... Herr Lambsdorff? Bitte sagen Sie nicht nein. Ich bin in Eile, Herr Lambsdorff. Setzen Sie sich hier hin und lesen Sie mir den Brief vor. Also, lieber Onkel Waldemar, wie du mir schreibst, würdest du niemals allein eine Schiffsreise unternehmen. Moment, schreibst? Ohne Brille? Herr Lambsdorff, Sie schwindeln mich doch nicht etwa mit der Brille an. Nein, nein, kurzfristig und zwischenzeitlich konnte ich sie ja benutzen, bevor ich drauf trat. Na, lieber Onkel Waldemar, was du mir von deiner Briefträgerin mitteilst, Sie haben ihrer Nichte über mich geschrieben? Herr Lambsdorff, wie kommen Sie dazu, mich zum Inhalt Ihrer Korrespondenz zu machen? Das ist ja, also, als würde man nackt ausgezogen, ohne dass man es merkt. Wie können Sie mir, einem reifen Manne und Kavalier alter Schule, etwas derart Schmutziges zutrauen? Sie kennen nicht die Milch meiner wohlmeinenden Denkungsart. Darf ich Ihnen ein Tässchen Kaffee anbieten? Ja, den kann ich jetzt gebrauchen. Danke. Also, von deiner Briefträgerin mitteilst, klingt irgendwie tröstlich. In Gestalt dieser Frau scheint dir ein Mensch zu nahen, der dir möglicherweise mehr bedeuten könnte als nur eine Vertreterin des öffentlichen Dienstes. Ich ahne in ihr eine Samariterin, die sich deiner seelischen Leiden anzunehmen fähig wäre. Aus deinen Worten entnahm ich, dass sie dir... Nicht weiterlesen, bitte nicht weiterlesen. Meine Nichte hat eine unerhört burschikose und direkte Art. Möchte nicht, dass Sie sich verletzt fühlen. Aber jetzt will ich's wissen, Herr Lambsdorff. dass sie dir in deiner Einsamkeit wie eine Hoffnungsspenderin erschienen ist, wie ein strahlendes Licht in tiefer Dunkelheit. Sehen Sie. Aber Sie haben es so gewollt. Wie die letzte Hand, die dir das Leben noch einmal bietet. Lieber Onkel Waldemar, ergreife sie. Stoße dein Glück, dessen Schmied auch du bist, nicht einfach von dir. Auch wenn es unscheinbar in schmuckloser Uniform vor dir steht. Ich schäme mich für diese Indiskretion meiner Nichte. Hätte ich doch nur den Inhalt dieses Briefes geahnt. Nein, Herr Lambsbach, mir gefällt der Brief. Er ist so aufrichtig und ehrlich. Ganz klar und sachlich. Also dafür müssen Sie sich nicht genieren. Nein. Sie sollten Ihrer Nichte eher dankbar sein für die Worte, mit denen sie sie aufrichten will. Ja, ein liebes Mädchen, wirklich ein liebes Mädchen. Aber vorschnell mit dem Urteil, wie die Jugend heute eben ist. Vielen Dank fürs Vorlesen. Morgen gehe ich zum Optiker. Ja, warten Sie mal, Herr Lambsbach, hier steht noch ein Postskriptum. P.S. Warum bittest du nicht einen Menschen wie diese tüchtige Frau, die dir meine Briefe bringt, um Begleitung bei deiner Schiffsreise? Schließlich bist du wohlhabend genug, um dir das leisten zu können. Herzlich, deine Hildegunde. Wirklich ein liebes Mädchen. Klingelingeling, tatü, tata, die Post ist da, die Post ist da. Wir wüssten nichts von dir und mir. Die Post erhebt uns übers Tier. Klingelingeling, klingelingeling. Heute ist der 18. Mai. Im Wonnemonat Mai. Hier, Götterall, was denn für Wonnen? Die Wonnen der Gewöhnlichkeit, wie lange hast du sie dir versagt, mein guter Waldemar? Nein, du lügst, Waldemar. Sie sind dir versagt worden. Das ist die Wahrheit. Schau ihr ins blinde Auge, alter Maulwurf in deinem öden Bau. Resonier nicht länger. Schreib endlich deinen Brief und gib dir Mühe. Entrenn er jetzt so kraftlos meinen Händen. Ich habe keinen zweiten zu versenden. Wilhelm Tell. Mein guter Waldemar, du hast die Affäre angefangen. Du musst sie zu Ende führen. Komme, was da wolle. Was Gott angerichtet hat, das soll der Mensch zu verbessern suchen. So, also. Lieber Onkel Waldemar. Onkel Waldemar. Zum Teufel, als ihr aufstieß, dass ich die Briefe per Einschreiben schickte, wurde mir kalt und heiß. Da war sie ganz nahe dran. Feuer. Ob sie nicht vielleicht doch was vermutet. Argwöhnt. Und es nur aus Neugier über den weiteren Verlauf der Angelegenheit unterdrückt, dass sie mehr weiß, als sie mich wissen lassen will. Lieber Onkel Waldemar, deiner Beschreibung zufolge, ist deine Briefträgerin eine propere Frau. Proper. Proper, das klingt zu sehr nach Waschmittel. Soll doch vielmehr wie Goethe klingen. Freilich, Gretchen wäre wohl nicht ganz passend. Obwohl sie wahrscheinlich keinen Schimmer von faustischen Naturen hat. Marte Schwertlein. Eine attraktive Frau. Wenn die Jüngere dem Älteren einen Rat erteilen darf, Doppelpunkt. Lass sie dir nicht entgehen. Punkt. Du hast der Welt noch nicht entsagt, bist kein Mönch, also lade sie ein, aber philosophiere nicht über das Drama des Daseins. Spekuliere nicht auf ihr Mitleid. Punkt. Eine Herzensfreundschaft zwischen freidenkenden denkenden Menschen. So soll es sein. Ja. Das wünscht dir deine Hildegunde, Hildegunde. So. Und nun rasch ins Kuvert und zugeklebt. Ne Marke drauf und ab damit. Die Post kommt niemals aus dem Tritt. Aus dem Tritt, aus dem Tritt, aus dem Tritt. Hallo, hallo. Ich weiß, wer draußen ist. Sieh da, ich hatte also recht. Ja, wer anders sonst um diese Zeit, Herr Lambsbach? Das war ein leichtes Rätsel raten. Ich liebe Rätsel, meine Beste. Das Rätsel unseres Daseins hat mich seit eh und je bewegt. Der Mensch als solcher wird es niemals lösen können. Es ist ihm keine Zeit gegeben. Die kurze Spanne reicht nicht aus, der Natur, dem Göttlichen bis auf den Grund zu schauen. Sie sind wohl ein Philosoph, was? Wieso Philosoph? Ein Brief von Fräulein Hildegunde. Wie meinen Sie das mit dem Philosophen? Aber treten Sie doch bitte ein. Wo habe ich denn nur... Bemühen Sie sich nicht, Herr Lambsbach. Für die Bühne taugt Ihr Talent nicht. Ich lese Ihnen den Brief gern vor. Mir ist, als hörte ich die Stimme meiner eigenen Jugend, wenn ich Hildegundes Brief lese, ich meine vorlese. Ich bin schon sehr neugierig, Frau Umtat. Tässchen Kaffee? Also, der Brief ist datiert vom 18. Mai, vorgestern. Richtig. Wie bitte? Dass vorgestern der 18. Mai war, ist völlig richtig. Wie immer mit Anrede, Herr Lambsbach. Unterschlagen Sie kein Wort, Frau Untat. Auch wenn es an meiner Person Kritik gibt, ich kann das vertragen. Ja, ich habe Kritik nötig. Kritik ist das Salz in der Suppe, die bitter schmecken muss, wenn sie helfen soll. Lassen Sie nur solche Worte fort, die Ihnen peinlich sein könnten. Lieber Onkel Waldemar, ja. Deine Schilderung der Frau Umtat hat mich zu eingehenden Überlegungen veranlasst, deren Resultat ich dir keinesfalls verschweigen möchte. Wie du sie so bildhaft und liebevoll abkonterfeierst, steht diese aparte und außerordentliche Frau direkt leibhaftig vor mir. Das steht in dem Brief? Also, wenn Sie selber lesen wollen, bitte hier, nehmen Sie. Nein, es hat sicher seine Richtigkeit. Immerhin bist du ja nicht mehr der Jüngste und Schönste und solltest dem Zufall auf Knien danken, dass er einen Menschen von ihrer Qualität und Güte, von ihrer Herzenswärme und ihren hausfraulichen Fähigkeiten in deinen Schoß geworfen hat. Greif zu, Onkel, und lass sie nie mehr los, weil kein anderes Geschöpf weit und breit dich aus deiner Einsamkeit erlösen kann, als jenes Vollweib, das du mir in glühenden Farben an die Wand gemalt hast. Mache sie rasch zu deiner lieben Gattin, bevor ein anderer es tut. Die Schiffsreise, zu der ich dir riet, werde euch beiden zur Hochzeitsreise. Immer deine Hildegunde. Ein sehr eindringlicher Brief. Ja, eindringlich ist wohl das treffende Wort. von einer Herzensfreundschaft zwischen freidenkenden Menschen steht nichts drin. Herr Lambsbach, ich habe kein Wort unterschlagen und keines hinzugesetzt. Das verbietet mir schon meine Pflicht als Beamtin. Lassen Sie mich jedoch hinzufügen, dass Ihre Nichte ein ganz entzückendes Wesen zu sein scheint, das baldigst kennenzulernen mir ein Vergnügen sein dürfte. Oha, oha. Das haben Sie gut gesagt. Sehr gut. Fehlt Ihnen was, Herr Lambsbach? Außer der Brille, meine ich. Nein, nein, nichts. Absolut nichts. Meine Nachdenklichkeit rührt daher, dass ich schon im Kopfe meine Antwort formulierte. Ja, ich muss ihr sofort schreiben. Dringend sogar, wie ich glaube. Aber ohne Brille? Irgendwo habe ich noch ein altes Vergrößerungsglas aus meinen Kindertagen. Das werde ich zum Schreiben nehmen. Oh. Bestürzen Sie nichts, mein Lieber. Sie haben doch Zeit. Ihre Nichte läuft Ihnen ja nicht davon. Und was immer Sie auch antworten. Mir scheint, Hildegunde wird Ihnen immer wieder nur dasselbe schreiben. Das sollte mich nach diesem erstaunlichen Brief nicht überraschen. Also auf Wiedersehen, Frau Umtat. Auf Wiedersehen. Auf bald, Waldemar. Tatü, tata, die Post ist da, die Post ist da. Der Post bleibt nie was unbekannt. Sie findet dich in jedem Land. Ob Herr, ob Frau, das ist dir gleich. Und eben auch, wer arm, wer reich. Sie bringt sogar, weil sie gerecht, das Rentengeld dem Henkersknecht. Und bist du tot, den Gruß aus Köln, will sie dir trotzdem noch bestellen. Klingelingeling, tatü, tata, klingelingeling, klingelingeling. Morgen, Herr Lambsbach. Eine Drucksache. Sie haben ja gar nicht durch die Tür gefragt, wer draußen ist. Weil ich Sie bereits erwartet habe, Frau Umtat. Sehen Sie mich an. Fällt Ihnen an mir nichts auf? Oh, Sie sehen gar nicht so alt aus, wie Sie aussehen. Nur ein bisschen unrasiert. Ich habe meiner Nichte geschrieben, die halbe Nacht, mit fliegender Feder und zuckender Hand, Brief um Brief, Entwürfe, die nichts taugen. Jetzt aber habe ich die richtige Antwort, wie mir scheint. Und Sie merken wirklich gar nichts an mir? Hm. Hosenträger. Sowas mag ich gar nicht. Ach, auf der Nase. Tatsächlich. Die Brille. Sie tragen Ihre Brille. Ja, und darum kann ich Ihnen nun sogar selber vorlesen, was ich meiner Nichte als Erwiderung zugedacht habe. Ja, soll ich den Brief nicht gleich mitnehmen zum Postamt? Dann geht er noch heute raus. Nein. Es fehlt noch ein Postskriptum. Hören Sie. Liebe Hildegunde, dein letzter Brief hat mich schwer erschüttert. Wie konntest du nur annehmen, dass ich deine Tante, meine liebe Gemahlin, jetzt schon vergessen haben könnte, da ihr Ableben erst 10 Jahre zurückliegt? Und außerdem kann ich dir den Vorwurf nicht ersparen, dass du Frau Umtat erschreckt und verwirrt hast, die ja nicht im Traume daran dachte, in einem alten Kracher wie mir, der an der Schwelle zum Greisentum steht, anderes zu sehen als einen Postkunden. Was muss jetzt diese brave Beamtin von mir denken? Dass ich mich heimtückisch ihres Leibes bemächtigen wollte, um meine senilen Gelüste daran zu stillen. Ich hätte volles Verständnis, wenn sie sich mit Widerwillen von deinem Onkel Waldemar abwenden und ihm alle künftigen Briefe nur noch mit spitzen Fingern durch den Türschlitz schieben würde. Jugend kennt keine Tugend. Dieses Wort ist heute wahrer denn je. Wir aber, als erwachsene Menschen und verantwortliche Gemeinschaftsmitglieder, sind noch in Besitz von Tugend und Moral. Wir sind keine Meerschweinchen. Apropos Schiffsreise, so etwas kann sich nur ein Millionär leisten, zu denen ich mich nicht rechne. Es wird wohl das Beste sein, dass wir unsere Korrespondenz eine Weile einstellen, bis du zur Vernunft gekommen bist. Mit Gruß, dein Onkel Waldemar. Ja. Das arme Kind. Sie hat es doch nur gut gemeint, Herr Lambsbach. Ja, und Sie bestrafen sie jetzt für Ihr Wohlwollen. Haben Sie es sich eigentlich genau überlegt, ob so eine schroffe Antwort nicht Folgen zeitigen könnte, die gar nicht abzusehen sind und von denen Sie noch gar nichts ahnen? Ich danke Ihnen jedenfalls fürs Zuhören, Frau Umthardt, aber ich muss mich jetzt erst einmal rasieren. Auf Wiedersehen, Frau Umthardt. Auf Wiedersehen, Herr Lambsbach. Tatü, tata, die Post ist da, die Post ist da. Klingelingeling, klingelingeling. Herr Lambsbach! Herr Lambsbach! Machen Sie auf, Herr Lambsbach, die Post ist da. Ach, Frau Umthardt, Sie sind es. Was gibt es denn? Ein Brief von Ihrer Nichte, Herr Lambsbach. Noch dazu Eilboten-Express. Was ganz Dringliches. Sie werden es mir nicht glauben, Frau Umthardt, aber Sie kennen ja mein katastrophal schlechtes Gedächtnis. Ich habe den Wohnungsschlüssel abgezogen und verlegt. Selbst wenn ich es wollte, ich kann gar nicht öffnen. Ja, haben Sie denn schon überall nachgesehen? Auch in der Küche, auf dem Herd? Ja. Oder am Herd? Im Schlafzimmer. Vielleicht haben Sie ihn im Bett verloren. Also ich muss doch sehr bitten, lassen Sie mein Bett aus dem Spiel. Ja, ich habe gerade den Umschlag für Sie geöffnet, Herr Lambsbach. Wie üblich. Legen Sie Ihr Ohr an die Tür, damit ich nicht so schreien muss. Mein Gehör funktioniert einwandfrei. Wie ein empfindliches Mikrofon. Sie brauchen mir nicht dauernd mein Alter unter die Nase zu reiben. Ich bin ja nicht Beethoven. Ich weiß selber, dass ich kein Jüngling mehr bin. Lieber Onkel Waldemar, ja, haben Sie mich gehört? Jawohl, und alle übrigen Hausbewohner auch. Lieber Onkel Waldemar, dein Brief hat mich entsetzt und empört. Du willst also unseren Briefwechsel abbrechen, weil ich nur dein Bestes im Auge habe. Das nenne ich die Dinge auf den Kopf stellen. Aber das war schon immer deine Art. Erinnerst du dich nicht mehr an jenen schwülen Sommernachmittag vor 17 Jahren, als ich noch ein halbes Kind war und auf deinem Schoß in der Gartenlaube saß? Nein, ich sah's vom Teufel. Dein Interesse für die Kurbelstickerei am Saum meines Röckchens schien mir damals ganz unschuldig. Und dass du außerdem den Mückenstich auf meinem Oberschenkel ausgiebig behandelt hast, kam mir ebenfalls unverdächtig vor. Erst was sich daran anschloss, gab mir tief zu denken. Es war ein starkes Stück. Aber ich habe geschwiegen. Und als ich einmal meiner Mutter, deiner Schwägerin gegenüber Andeutungen machte, wies sie mich konsterniert zurück. Mir hätte keiner geglaubt. Und du verstandest es, den Aufschrei einer gequälten Kinderseele ins Gegenteil zu verdrehen. Stets hatte ich gehofft, das Alter würde dich abgeklärter werden lassen und dir den Blick für die wahren Werte des Daseins öffnen. Aber es scheint, du bist der Alte geblieben. Doch bei mir ist damals ein Trauma entstanden, das mich für die Ehe untauglich gemacht hat. Sobald sich mir ein Heiratskandidat in ehrbarer Absicht nähert, verwandelt sich sein Aussehen in das Onkel Waldemars und zerschlägt mein aufkeimendes Glück. So wurde ich immer einsamer und verlassener. Wie oft habe ich in der Bibel den Satz gelesen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Soll denn die Heilige Schrift für mich keine Geltung haben? Meine letzte Hoffnung bestand darin, dich mittels einer Schiffsreise in den Hafen der Ehe einlaufen zu sehen. Das hätte mich von meinem Komplex befreit, weil ich dich in den Armen einer liebenden Frau gewusst hätte. Aber da du selber dein Glück zurückstößt, habe ich gleichfalls jede Aussicht auf Glück eingebüßt. Wozu noch weiter fortexistieren? Alles ist sinnlos geworden, da dein Versagen mich weiter im Höllenkreis der von dir verursachten Frustrationen gefangen hält. Für mich gibt es keine Perspektive mehr. Es grüßt dich, vielleicht zum allerletzten Mal, deine Hildegunde. Wieder sehen. gehen und nimmer wieder lesen. Dein. So. Also. Liebe Hildegunde, dein Brief hätte mich maßlos beeindruckt, wärst du tatsächlich ein Wesen aus Fleisch und Blut und nicht bloß die Erfindung einer Laune von mir. Du bist gar nicht in der Lage, dir selber etwas anzutun, weil es dich gar nicht gibt. Du bist ein Homunculus. Oder hätte ich schreiben müssen, Homuncular. Oder Homunculine. Naja. Meine verstorbene Frau hat nie Bruder oder Schwester gehabt, daher bin ich von jeher nichtenlos gewesen. Du bist nichts als eine Ausgeburt meiner Depression und Langeweile gewesen. Das und nichts anderes ist des Pudels Kern. Ich suchte nur das Gespräch mit einem lebenden, lebendigen, igen. Menschen, nicht nur mit Figuren meiner Erinnerungen, deren Stummheit auch mich zum Schweigen verurteilte. Einen Menschen zum Gespräch, von dem ich mir noch wünschte, er möge eine Frau sein, wie meine Briefträgerin zum Beispiel. Aber das war wohl schon zu unbescheiden. Wer in der Jugend nicht Demut gelernt hat, lernt sie im Alter nimmermehr. Ich habe Frau Umtat beobachtet, wie sie mit ihrer Tasche das Haus betrat und wieder verließ, ohne jemals an meiner Tür zu läuten. Ihre Anwesenheit meldeten ein paar Drucksachen, ein paar Rechnungen, alles ein bisschen wenig. Es war ein Trick, das gestehe ich dir, Hildegunde, du meine Fantasiegestalt, um das zu erreichen, was sie heute mit einem hilflosen technischen Begriff Kommunikation, Anführungsstriche, Kommunikation nennen. Doch ich wollte nichts Technisches, ich wollte menschliche Nähe und dazu, beste Hildegunde, solltest du mir verhelfen. Nun jedoch scheint es mir besser, dass ich dich umbringe, indem ich dir einfach das Wort entziehe. Ich stoße dich ins Nichts zurück, aus dem ich dich für einen Moment hervorgezaubert habe, möglicherweise frevelhaft, wie ich zu ahnen beginne. Leb wohl, du Produkt meiner allzu stillen Stunden, auf nimmerwieder sehen und nimmerwieder lesen, dein Onkel. Klingelingeling, klingelingeling, klingelingeling. Ja, was ist? Herr Lambsbach, hier ist ein Brief, den Sie an Ihre Nichte geschrieben haben, als unzustellbar zurückgekommen. Ja, ist das nicht merkwürdig, Herr Lambsbach? Sie haben ihn noch nicht gelesen? Also ich muss doch sehr bitten. Mein Diensteid verbietet mir das. Ich lese niemals die Briefe von Postkunden. Es sei denn, man bittet mich darum. Ich bitte Sie also darum, Frau Umtat. Und warum öffnen Sie Ihre Tür nicht, Herr Lambsbach? Oh, Herr Lambsbach, Sie sind gestern am späten Abend in der Nähe des Briefkastens gesehen worden. Wollen Sie wieder behaupten, Sie hätten den Schlüssel verlegt? Den Hausschlüssel nicht, Frau Umtat, der ist da. Nur der Wohnungsschlüssel, das verflixte Ding, ist weg. Einfach weg. Ah, tut mir leid, ich habe heute keine Minute übrig. Hier ist Ihr Brief, ich schiebe ihn durch den Schlitz. Adressieren Sie ihn exakt und vergessen Sie nicht die Postleitzahl. Adieu. Nochmal. Sie sollte ihn doch lesen, damit Schluss ist mit dem dummen Spiel. Ich muss das alles nochmal in Kurzfassung auf eine offene Postkarte schreiben, damit sie endlich von der Realität Kenntnis nimmt. Das ist doch... Oha. Hildegunde. Mein kleines Lieb, verzeih mir, dass ich meine Hände mit deinem unschuldigen Blut besudelt habe. Oha, oha. In einem Zustand, der sich nur mit Wahnsinn bezeichnen lässt, habe ich mich an dir vergriffen und deinem Leben ein Ende gesetzt. Ich, Waldemar Lambsbach, bin zum Mörder geworden. Was habe ich getan? Ist das eine Folge meiner greisenhaften Debilität oder eines... Samenkollers. Also so eine Frechheit. Dass ich deine blühende Jugend mit rohem Griff zerknickte, ich werde dafür büßen müssen. Mein Gewissen zwingt mich zum Geständnis, damit wenigstens die weltliche Strafe mich treffe. Es bleibt mir auch gar nichts anderes übrig, denn es gibt einen Zeugen meines Verbrechens. Nachdem ich dich, Hildegunde, du Liebliche, nach der ich ein unendliches Verlangen trug, vom Leben zum Tode gebracht hatte, weil du mir weder die Kurbelstickerei deines Rocksaums noch die zarte Narbe des einstigen Mückenstiches überlassen wolltest, glaubte ich, dass niemand meine Untat... meine Untat bemerkt hätte. Doch in meiner rasenden Mordsucht rechnete ich nicht mit der Wachsamkeit einer einfachen Postangestellten, die ich bisher unterschätzt habe. Frau Untat, so heißt die ehrbare Frau, wurde Zeuge des unglaublichen Geschehens. Keiner sonst ahnt, wer der Täter sein könnte, da ich seit langem das Vorhandensein von Verwandten zweiten Grades unterschlagen habe und somit niemand mich mit dir und deinem Ende in Verbindung bringen kann. Außer jener stillen, pflichttreuen Person, deren gerichtliche Aussage ich dadurch verhindern könnte, dass ich sie einfach zu meiner Gattin mache. Damit wäre ihre Zeugenschaft unmöglich geworden. Was soll ich tun? Jetzt fehlt mir dein Rat, armes Kind. Ruhe in Frieden, dein Onkel Waldemar. Oh. Die Frau ist ja vollkommen verrückt geworden. Eine Irre. Aber besser ist besser. Solche Briefe hebt man nicht auf. Wo ist immer das Feuerzeug? Asche zu Asche, meine Hildegunde, du papierenes Gespenst. An Herrn Waldemar Lambsbach. Nun, kein Absender. Wollen wir doch mal sehen. Sehr geehrter Herr Lambsbach, mit Bestürzung haben wir Ihre Beschwerde über eine unserer Zustellerinnen zu... Kenntnis genommen und drücken unser Bedauern darüber aus, dass dieselbe Sie mit gewissen durch den Weltpostverein nicht legitimierten Anträgen belästigt. Wir sind radikal gegen ein derartiges Verhalten im öffentlichen Dienst. Sie hätten, schreiben Sie uns, sich keineswegs über die Dame beklagt, wären Sie selber nicht ein schonungsbedürftiger Kreis, der noch dazu von vielerlei Leiden geplagt ist, von denen, die Sie belästigen, die nichts gewusst haben mag, was Sie ihr zugute halten. Selbstverständlich werden wir in einem dienstlichen Gespräch die von Ihnen genannte dahingehend informieren, dass Sie, sehr geehrter Herr Lambsbach, bereits zwei Herzinfarkte hinter sich haben und daher außerstande sind, den obskuren Anträgen unserer Beamtin Folge zu leisten. Wir schätzen Ihre Offenheit, mit der Sie uns über Ihre offene Tuberkulose-Auskunft erteilen und zugleich auf Ihre hochinfektiöse Syphilis verweisen, wodurch natürlich die Gefahren einer Ansteckung optimiert werden, die letztendlich keinen anderen als die Post als solche schädigen muss. Dass Sie außerdem an Magenkrebs leiden, bedauern wir, sehen aber darin keinen Hinderungsgrund für die Postzustellung. Es ist stets unser Bemühen gewesen, auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, was dazu geführt haben mag, dass unsere Zustellerin, eine gewisse Frau Irmtrud U., über die hohen Ziele der Post etwas hinausgeschossen sein könnte. Wir bitten namens der Oberpostdirektion um Entschuldigung und werden für Abhilfe sorgen. Gezeichnet, Lambsbach, Oberpostrat. Herrn Waldemar Lambsbach, Absender Frau Irmtrud Lambsbach, geborene Untat. Ach, das ist eine Unverschämtheit. Lieber Waldemar, nicht ganz freiwillig bitte ich dich, unsere eheliche Gemeinschaft wiederherzustellen. Dieselbe sei reine Medizin für dich, hat mir der Psychiater versichert, der, wie er sagt, mit Sorge deinen Fall beobachtet. Er war richtig erschrocken, als ich ihm erzählte, dass du dir einbildest, deine Nichte umgebracht zu haben und dass du deswegen auch ein Geständnis ablegen wolltest, wo doch, wie jeder weiß, ich gar keine Schwester und keinen Bruder habe. Du bist ein Selbstbezichtiger, sagt Dr. Präzisius. Solche pathologischen Muster kenne man zur Genüge. Das wäre ein ganz schlechtes Zeichen. Oh, vor allem meint er, sei es sowohl typisch wie signifikant, dass du mir die Wohnung verschlossen hältst. Eine akute Klaustrophilie, sagt Dr. Preziosius. Du brauchst dringend einen Menschen, und zwar einen, der dich so genau kennt wie ich. Über deine Manie, mit eingebildeten Personen oder gar mit dir selber zu korrespondieren, hat er sehr, sehr ernst geurteilt. Perziöse Schizophrenie war seine Diagnose. Was glaubst du, was es mich für Mühe gekostet hat, deine Einweisung zu verhindern? Sie wollten gleich einen Wagen mit zwei kräftigen Pflegern losschicken. Ach so. Doch ich habe für dich gebürgt. Ich konnte Dr. Bestiarius überzeugen, dass Waldemar völlig harmlos ist. Und dabei sind mir innerlich die Tränen die Wangen hinuntergelaufen. Waldemar würde keiner Fliege was zuleide tun, sagte ich. Und darauf Dr. Sensorius, bei Fliegen darf er. Aber falls er sich auf bekannte und ungesetzliche Weise wieder irgendwelchen jungen Mädchen nähert und sie zu seinen Nichten ernennt, um sich im Schutz vorgetäuschter Verwandtschaft mit ihren Rocksäumen und Mückenstichen zu beschäftigen, ist er weg vom Fenster. Mein Gott, was wäre passiert, wenn ich ihm berichtet hätte, dass du sogar die Briefträgerin zur Unzucht überreden wolltest? Dann wäre der Bart endgültig abgewesen. Hast du dich eigentlich kontinuierlich rasiert, Waldemar, worum ich dich gebeten hatte? Dr. Pistorius erkundigte sich nämlich erneut eingehend nach deinem Tagesablauf, weil, wie er sagt, der Patient auch in einer gewissen Verwahrlosung seines Äußeren zu erkennen ist. Doch das intime Zusammensein mit einer Beamtin, wie ich es bin, sei beruhigend und übe ungeahnte Heilwirkungen aus. Lieber Waldemar, all dem kannst du entnehmen, dass deine Situation prekär ist. Ich bitte dich daher um deinetwillen, mich nicht länger im Treppenhaus kampieren zu lassen, was nur die Hausbewohner noch mehr gegen dich aufbringen würde, sondern mich wieder in deine Arme zu schließen, wie du es am Anfang getan hast. Ewig die Deine. Irmtrud. Frau Irmtrud Lambsbach. Bei W. Lambsbach. Liebe Irmtrud, ich danke dir innig für dein Schreiben, welches ein Hilfsangebot enthält, das wahrlich in letzter Stunde kommt. Wie du weißt, bin ich Sozialrentner, der sich unvorsichtigerweise auf Spekulationen an der Zürcher Aktienbörse eingelassen und schwere Verluste erlitten hat. Meine Rente ist bis zum Jahr 2004 gepfändet, das ich jedoch, wie ich hoffe, nicht mehr erleben werde. Ich musste Wechsel ausstellen, die nur akzeptiert wurden, weil ich sie auf dein Beamtengehalt ausgestellt habe. Nur weil du unkündbar bist, hat man davon abgesehen, mich sofort dem Staatsanwalt zu übergeben. Solltest du also demnächst auf deinem Gehaltskonto ein Minus feststellen, ich in meiner Verzweiflung bin daran schuld. Aber du weißt ja, dass wir keine Gütertrennung haben und die Ehefrau für die Schulden ihres Mannes aufkommen muss. PS, ich würde dich herzlich gern zu einem Abendessen mit Knäckebrot, Magermilch, Quark und Selta einladen, kann mir jedoch im Augenblick solche Schlemmereien nicht leisten. Nur die Vorstellung, dass geteilte Schulden halbe Schulden sind, hält mich noch aufrecht. Immer dein Waldemar. Bester einziger Waldemar, soeben habe ich die Schiffspassage für uns beide gebucht, auf nach Tahiti. Außerdem habe ich mich erkundigt, ob es möglich wäre, obschon wir lange verheiratet sind, an Bord durch den Kapitän eine Nottrauung durchführen zu lassen, um unsere Ehe auch für Tahiti zu legitimieren. Man ist bereit und willens. Es wäre für uns beide so etwas wie eine Doppelhochzeit, die eine therapeutische Wirkung auf deine Person gar nicht zu überschätzen sein würde. Bitte überweise an Thomas Cooks Reisebüro 12.800 Mark und 70. Dein Bräutchen, Irmtrud. Kommendatore Waldemaro Lambsbach. Signore, deutsche Sektion von Cosa Nostra einverstanden mit Auftrag. Bitte zahlen gleich 50 Percentino von vornherein und übriges Moneta nach Exitus von die Persona, sie haben uns genannt. Ist keine Problema machen, verschwinden die Persona, sondern molto simplifico. Ist Frage nur, soll Leiche gefunden sein als ertrunken oder totgefahren von Zufall? Oder wünschen Signore Kommendatore verschwinden spurlos? Spurlos ein klein bisschen teurer. Kleiner Aufschlag von 10 Percentino, dafür Exterminatione perfetto für alle Ewigkeit. Amen. Mit beste Grüße, Il Padrone. Waldemar, du Sexmaniac, du männlicher Chovi. Die Frauen der Post haben zu einem Sternmarsch aufgerufen und rate mal, wer das Ziel ist. Euch schneiden wir noch so manches ab, was euch lieb und teuer und heilig ist. Die Befreiung der Frau, insbesondere der postalisch Determinierten, kann nur durch direkte Aktionen vollzogen werden. Punkt 1, Wohnungsbesetzung bei W. Lambsbach, dem Anführer der maskulinen Konterrevolution. Warte nur ab, wenn 48.000 weibliche Bedienstete an deine Tür klopfen. 50.000 Jahre Briefe austragen sind genug. Wir wollen von Männern nichts mehr austragen und Briefe schon gar nicht mehr. Wir kommen in Massen. Die revolutionäre Frauengruppe des Hauptpostamtes. Solche Flintenweiber wie ihr, die jetzt schon in Uniform rumlaufen und nur auf den Augenblick warten, dem Bolschewismus und Erich Honecker Tür und Tor oder sonst was zu öffnen, gehören aufgehängt. Kriegt lieber mal Kinder, damit wir Deutsche nicht aussterben, statt immer auf Demos zu rennen und euch gegenseitig abzulabern. Es ist eine verfluchte Lüge, dass Frauen einen gleichen Gehirnumfang haben wie wir. Einer, der es gut meint. Durch meinen Beruf, Briefträgerin, ist es mir gelungen, unauffällig die Wohnungen in dem besagten Hause zu observieren. Bei der Wohnung, die durch ein Schild mit der Aufschrift Lambsbach getarnt ist, handelt es sich hundertprozentig um eine konspirative Wohnung. Der augenblickliche Wohnungsbenutzer verhandelt mit anderen Personen nur durch die geschlossene Wohnungstür, um nicht identifiziert zu werden. Mehrmals ist die Deckbezeichnung Brille gefallen, was, wie jeder Eingeweihte weiß, auf Deutsch Pistole heißt, sowie der Hinweis auf einen Schlüssel, also einen Code. Die Behörden sollten hier schnellstens zuschlagen und eingreifen. Eine aufrechte Bürgerin. Mit sterbender Hand habe ich, Waldemar Lambsbach, diese letzten Zeilen aufs Papier gebracht. Begrabt mich außerhalb des Zustellbezirks 49, schützt mein Grab vor Postwurfsendungen. Lebt alle wohl, W.L. Sehr geehrter Herr Dr. Binderlich, wären Sie in der Lage, eine mir nahestehende Person nach deren Ableben zu konservieren, sodass ich dieselbe in meiner Wohnung aufbewahren kann? Erbitte Eilangebot, Kostennebensache. Hochachtungsvoll, Frau Irmtrud Umtat. An die Firma Thanatos. Bitte schicken Sie mir per Eilboten Prospekte betreffend Feuerbestattung. Mit freundlichen Grüßen, W. Lambsbach. Wer ist da? Die Post! Herr Waldemar Lambsbach? Jawohl, bin ich. Aber sagen Sie mal, wo ist denn Frau Umtat? Wer ist das? Na, die Briefträgerin, die mir bis jetzt immer die Briefe gebracht hat. Ist sie endlich abgelöst worden? Briefträgerin? Gibt's hier nicht. In unserem Zustellbezirk gab's noch nie eine Briefträgerin. Da müssen Sie sich ehren, Herr Lambsbach. Hier ist Ihre Post, bitte sehr. Klingelingeling, tatü, tata, die Post ist da, die Post ist da. In West und Ost und Süd und Nord bringt dir die Post manch liebes Wort. Tatatü, tatata, das Glück und das Leid, die Rechnung gar. Zu jeder Zeit bringt sie's dir dar. Tatatü, tatata. Die Menschheit schrieb sich Brief um Brief, was sie so trieb, wenn sie nicht schlief. Tatatü, tatata. Die Post gibt keine Ruhe. Tatü, tatu, drum schreib auch du. Wir brachten das Hörspiel Briefwechsel von Günter Kunert. Die Rollen und ihre Sprecher waren Lambsbach, Manfred Steffen, Umtat, Ingeborg Kanstein. Außerdem wirkten mit Josef Bura, Rainer Hoch, Engert Kruse, Günter Peters, Norbert Reinermann, Ingo Siegmund, Hans-Martin Speck, Harald Träger. Musik Gerd Pingel, Toningenieur Jürgen Thiel, Technik Hilde Zaus und Renate Eickmeier. Regieassistenz Waltraud Heise, Regie Hans Rosenhauer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks. Wir haben jetzt noch etwas Zeit für Musik. Sie hören Fortune's Smiles. Es spielen das Jerry Burton Quartet und Keith Jarrett Piano.